Ja, hallo und herzlich willkommen zur 115. Ausgabe des E-Government Podcast 115. Darum geht es heute nicht. Heute geht es um die AGND. Und was die AGND ist, dazu habe ich mir zwei Leute eingeladen. Und zwar einmal den Manuel Artok, aka Honkhase. Und weil der nicht ohne ZK kann, habe ich mir auch einen ZK eingeladen. Aber diesmal nicht den ZK, den man so kennt, sondern die Caro. Hallo Caro. Genau, die ZK, die man nicht so kennt. Was ist das, das ist immer eine geglückte Vorstellung. Ja? Das ist richtig gut. Ja, genau. Kannst du in die Tonne treten. Nochmal. Nein, das finde ich gut. Das ist alles gut. Ich finde, also gut, CK ja. Hätte auch, jetzt an der Stelle hätte jeder gedacht, irgendwie Calvin Klein oder so, ne? Und an Caroline Krohn denkt man ja nicht sofort. Das ist ein Überraschungsmoment. Aber dafür ab jetzt für immer alle. So. Ja. Jetzt ist, okay. Also ich glaube, wir müssen mal die Zuhörer jetzt gerade aufklären. Ne? Wir sind so ein bisschen kicherig unterwegs, weil wir haben sozusagen im Vorlauf ja auch schon sehr viel gesungen und getanzt. Genau, das wird das macht man halt und das wird, und das wird heute eine anstrengende Sendung. Ich habe meine für ganze Moderator. IT kaputt gemacht. Okay, ich habe alles angezündet. Ja, Honkhase hat schon wieder alles angezündet. Die Caro hat russische Volkslieder gesungen. Also das wird, wird heute eine lustige Sendung. Aber eigentlich geht es auch um seriöse Dinge. Ja. Und zwar um die AG nachhaltige Digitalisierung. Aber bevor wir damit anfangen, würde ich einfach mal, damit man die Caro natürlich wieder besser kennenlernt, damit mit ZK jetzt ab sofort Caro verbunden wird, stell dich doch mal ganz kurz vor. Ich muss jetzt bei den anderen ZKs, die hier schon in der Show waren, glaube ich, Abbitte leisten oder so. Ne? Ich muss denen mal schreiben, dass wir vielleicht so einen ZK-Club machen oder so. Aber genau. Alles easy. Den ZK stelle ich dir auch noch vor und dann können wir mal lustige Dinge mit dem, müssen wir auch noch nachhaltige Digitalisierung machen. Das läuft. Das geht. Mit dem geht das. Der kann Security by Design. Tatsächlich. Der arme Thorsten versucht was zu moderieren und wird es, also der geneigte Hörer da draußen wird wissen, dass es halt in allem, was wir als Vorlauf gemacht haben, genauso gelaufen ist. Genau, ihr wisst also auch, dass ich nicht viel schneide, ja, das ist, also bleibt alles drin. Okay, gut, also ich darf was zu mir sagen, ne? Caroline Krohn ist mein Name, ich bin eine der beiden Gründerinnen von der AGND, von der AG Nachhaltige Digitalisierung. Mein Hintergrund ist, ja, also ich weiß jetzt nicht, wie ausführlich ich wie du möchtest. Okay. Mach lang. Mach lang. Genau. Nein, also der Grund, warum nachhaltige Digitalisierung uns beiden, und jetzt kann ich nur von meiner Seite sprechen, ein Anliegen ist, ist eben, dass ich mich schon sehr, sehr lange mit Digitalisierung beschäftige. Ich habe Militärwissenschaften studiert. Die andere Seite nicht, die ist völlig anders als ich. Genau, Militärwissenschaften habe ich studiert. Also das war kein zu dem Zeitpunkt noch kein richtiger Studiengang. Der war erst in der Akkreditierung. Aber eigentlich bin ich Politologin und Historikerin und Philosophin und habe einen militärwissenschaftlichen Schwerpunkt gewählt und habe meine damalige Abschlussarbeit geschrieben über den Cyber Warrior, über netzwerkzentrierte Operationen. Führung. Und so bin ich halt über die Sicherheitspolitik in die Digitalisierung gekommen. Und dann gab es halt einige Jahre, wo ich andere Dinge gemacht habe in der Wirtschaft und dann eben auch in der Politik und so. Und dann habe ich halt irgendwann angefangen, mich mit Cybersecurity zu beschäftigen und finde auch, die IT-Sicherheit ist die nachhaltigste Art der Digitalisierung, wenn man sie denn implementieren möchte. Und dann bin ich jetzt aber auch seit 2016 Mitglied von Bündnis 90 Die Grünen. Und dort ist Nachhaltigkeit natürlich auch ein prominenter Begriff. Aber dazu reden wir gleich nochmal sicherlich. Aber also viel mit Nachhaltigkeit ist irgendwie assoziiert mit Ökologie und so Kram. Also ich will nicht sagen, nein, so Kram klingt despektierlich. Es ist genau richtig, dass man sich damit auch beschäftigt. Oder Honkhase wird schon wieder. Genau. Und aber zur Digitalisierung ist deutlich mehr zu sagen, als wie können wir die Abwärme von Rechenzentren nutzen oder wie können wir Kreislaufwirtschaft in der Produktion und dem Recycling der Hardware implementieren, all solche Dinge. Aber dazu kommen wir gleich. Dazu kommen wir gleich. Mal mit Honkhase reden. Genau. Und wer den Honkhase noch nicht kennt, Honkhase, 30 Sekunden hast du. Mein Name ist Hase, ich weiß von nichts. Ich bin genauso wie Caro, die es vergessen hat, explizit zu erwähnen, IT-Sicherheitsexpertin. Ich allerdings eher so für kritische Infrastrukturen und mache auch gerne Dinge kaputt, also disruptive Erneuerungen durch Brandroden zum Beispiel. Genau, also wer ihm auf Twitter folgt, hat diverse Flammenwerferbilder schon durch seine Timeline huschen sehen. Ja, er ist der elegante Part von uns. Genau. Das sticht im Herz. Stets bemüht im Rahmen der mir gegebenen Möglichkeiten als Hase. Ist halt schwer. Genau, aber jetzt machen wir mal los. Was ist denn erstmal die AG nachhaltige Digitalisierung? Wer soll? Ja, fang mal an. Ja, du, wer denn okay, sonst? Ich laber ja, eh also die ganze Zeit nur. Ich wollte gerade sagen, wir sind drei Leute, die gerne quatschen, ja. Also man muss irgendwie uns extra dran nehmen und so. Ich versuche mich ja zusammenzureißen. Also die AG haben wir eben tatsächlich gegründet, weil Honkhase und ich in verschiedenen Projekten, Gesprächen, Austauschen und so festgestellt haben, dass auch Digitalisierung nachhaltig gedacht werden muss und dass das heute viel zu wenig passiert. Denn das, was wir als nachhaltige Digitalisierung sehen und lesen und verstehen und analysieren, ist, dass die Digitalisierung dann Bestand hat, wenn wir die technischen Schulden, die wir zukünftigen Generationen aufmachen, mit betrachten und am besten natürlich auch bekämpfen. Und was sind technische Schulden? Das sind Schulden, die wir machen zu Lasten der Selbstbestimmungsmöglichkeit, der informationellen Selbstbestimmung der Menschen. Und das ist der Grund, warum wir gesagt haben, was ist denn das, was uns vor technischen Schulden gegenüber zukünftigen Generationen schützt? Und das ist Security by Design. So, das war jetzt der Versuch eines Elevator-Pitches. Vielleicht kann der Honkhase das besser. Nee, aber das ist gut. Wenn du Security by Design sagst, musst du es auch erklären. Ja. Macht der Honkhase jetzt. Wollen seine Stimme. Ach so. Ja, Security by Design ist sozusagen ab dem Designgedanken Security zu denken, in der Designphase zu berücksichtigen, in der Architektur und in dem Architekturkonzept zu berücksichtigen, in einem Lasten- und Pflichtenheft und nicht in einem Chaos-Prinzip entwickeln und dann erzählen, das wäre Agile oder sowas. Du lachst, aber das macht die meisten so, ne? Die hat jetzt leise gelacht, aber ich sehe das. und das dann wirklich auch bis zum Abkündigen des Produkts und auch aus dem Betrieb nehmen, die Testdaten und die Produktivdaten, das Backup löschen, die Verschlüsselungsschlüssel von den Backups. Das ist wirklich so Security by Design. Und die meisten Leute machen das eben nicht so, sondern sagen, wie war das? Digitalisierung first, Bedenken second. Und dann kommt da raus sowas wie ein ID-Wallet, was ich mit CK ja hier schon besprochen habe, was halt irgendwie erbärmlich und armselig ist aus Security-Sicht. Aber eben, man versucht dann im Nachhinein Security dran zu flanschen, aber dann ist es wie so ein Furunkel am Arsch. Freundlicher kann ich es nicht formulieren, weil du kriegst Security nicht nachträglich implementiert. Security bedeutet, dass du auch in den Architektur- und Designprinzipien gewisse Strukturen schaffen musst. Wenn du diese Struktur nicht hast, dann kannst du daran rumfuschen, aber es wird nicht besser. So, kriegst keine ordentliche Security rein. Deswegen ist Security by Design eben ein Designprinzip, was du auch ab dem Design denken und implementieren musst. Und dann hast du auch wirklich nachhaltige Digitalisierung. Wenn du das nicht machst, naja, guck dich um. Das ist das, was wir gerade in allen möglichen Projekten sehen. Sei es in der Wirtschaft, sei es in der Forschung, sei es in diesen ganzen Plöpchain-Dingen, sei es mit diesen shiny Glitzer-Leuchtturm-Projekten, mit, was haben wir noch, KI oder, also das ist alles halt irgendwie nicht mit Security by Design. Und das Zweite, das muss ich auch noch dazu fügen, ist, du musst damit auch nachdenken über Privacy by Design. Und das spiele ich jetzt zurück zu dir, Caro. Ich würd gerne mal ganz kurz zusammenfassen. Also Security by Design ist, ich plane nicht nur die schönen, clicky, bunte Funktionen und die hübsche Oberfläche, sondern es gehört zum ersten Planungsschritt auch direkt dazu, das ganze Ding sicher und datenschutzkonform zu machen. Gut, das wäre halt jetzt auch die sehr technische Erklärung dazu und das finde ich auch richtig, ne? Und das ist also ich glaube, dass das immer auch ein Appell ist, der sich ja immer weiter auch in den entsprechenden Kreisen durchsetzt. Aber wenn man das Ganze sich vielleicht gesellschaftlich, politisch, ethisch und so weiter anschaut, dann geht es halt eben tatsächlich darum zu sagen, wir müssen halt vorausdenken, was denn die Folgen sind dessen, was wir tun. Und wenn wir ein Problem lösen möchten, technisch, dann müssen wir darauf achten, dass wir nicht nur die Lösung für das unmittelbare Problem herstellen, sondern dass wir uns auch überlegen, was könnten denn Nebeneffekte sein von dieser Lösung. Und wenn man die bedenkt und die in die Planung aufnimmt, in die Konzeption aufnimmt, da sind wir noch gar nicht digital, ne? So, sondern sind wir eigentlich noch am Reißbrett. dann ist es halt entscheidend, sich anzugucken, was eigentlich die Wirkung dessen ist, was ich tue. Das ist ja auch bei der Nachhaltigkeit, die man sonst diskutiert, ja auch immer sozusagen, wie sichern wir halt bestimmte Lebensgrundlagen? Bei uns ist es so, dass wir sagen, wie sichern wir eigentlich die Grundlagen unseres Zusammenlebens, die in der Freiheit begründet sind, in der Selbstbestimmung begründet sind, im Zusammenleben begründet sind, in Teilhabe und Vielfalt und so weiter. Und da ist es halt wichtig, sich erstmal vor Augen zu führen, was für eine Gesellschaft wir eigentlich wollen und wie uns die Technologie dabei hilft. Und das, was der Honkhase eben angesprochen hat mit Blockchain und KI und so weiter, ist, dass wir häufig glitzernde Lösungen haben, bevor wir überhaupt ein Problem dafür haben. Und das ist nicht nachhaltig. Und das passiert halt eben auch, ob das Projekte sind wie ID Wallet oder ich weiß nicht was alles. Ne, wir sehen das Luca-App, wunderbar, genau. Da passt halt die Lösung überhaupt nicht zum Problem und ist als Lösung auch deswegen nicht wirklich eine Lösung. Ja, und das sind Dinge, die wir als nicht nachhaltig empfinden. Okay, das heißt, ihr als AG Nachhaltige Digitalisierung seid so eine Art Think Tank oder? Jo. Gut. Also sie think, ich tank. Passt doch. Solange think nicht mit S geschrieben wird, ist ja alles gut. Ja, genau. Sie kann auch singen, tank, egal. Es gab doch mal diese tank. Werbung, ne? Ja. Captain, we are thinking. We are thinking. What are you thinking about? What are you thinking about? Genau, aber ah, das war gerade so schön. Ich fand, das war so ein feierlicher Moment, ja, dass du sagst, wir sind ein Think Tank und denken nach und so. Also in der Tat denken wir viel nach, weil wir sind manchmal erstaunt. Also wir merken, dass unser Thema eine riesige Resonanz erfährt, dass super viele Leute sagen, boah, wie geil ihr das in einen Zusammenhang bringt, ne? Aber dann gibt es halt auch einige Rückmeldungen, die wir bekommen haben, wo die Leute gesagt haben, was soll denn das Reframing von Nachhaltigkeit? Ja, und das ist eigentlich Unsinn, weil wir verstehen uns so, dass wir Nachhaltigkeit einfach weiter denken. Ne? Und deswegen, also. Also man muss dabei aber auch sagen, das sind Einzelfälle, ne, die das sagen oder wirklich bis jetzt sehr sparsam gewählt. Wir haben es tatsächlich sehr oft, dass die Leute eben sagen, was, das ist ja eine total super Idee, das hätte ich gern. Ne? Also insofern rennen die uns alle, nee, andersrum. Wir stoßen offene Türen noch weiter auf mit diesem Gedankengang, der eigentlich bei jedem schon auf der Hand lag, aber die Kombination noch nicht da war. Aber wir haben uns ja in unserem dreistündigen Vorgespräch bis tief in die Nacht, haben wir uns ja auch über so ein paar Punkte unterhalten, wo ich sehr überrascht war, dass die Dinge, über die ihr nachdenkt, jetzt nicht unbedingt digital sind. Also ihr denkt nicht drüber nach, was für eine coole Architektur ich aufbauen muss, welche tolle Technologie ich benutzen muss, sondern sind zum Beispiel so Schlagworte gefallen wie Vergaberecht. Ja. Ja, also wir beschäftigen uns gerne mit den uncoolen Themen, ehrlich gesagt. Ne? Also es ist eigentlich, wenn du so willst, so ein bisschen das Gegenstück von diesen ganzen Glitzer-Organisationen aus dem Silicon Valley, die immer schön bunt sind und mit abgerundeten Ecken und viel Glitzer und Einhorn und so. Darf ich eine Brücke bauen? Darf ich ganz kurz eine Brücke bauen? Die Leute kommen immer so mit, ey, Pentest, ich kann alles kaputt machen, ich bin der Digital-Rockstar, alles total geil, shiny, Glamour und Offensive ist total mega und der hat eine Lücke gefunden und hier ist der Exploit. Und das sind die krassen Offensive-Supertypen, die immer voll Ruhm und Ehre bekommen. Die echten Helden des Alltags sind die, die in der Defense jeden Tag die Firewall-Logs durchforsten und die Lücken stopfen. So. Und wir befassen uns eben auch nicht mit Shiny, Glamour und irgendwelchen Leuchtturmprojekten oder Schaufensterprojekten, sondern wir besprechen diese langweilige tägliche Sicherheit, die man als Prozess strukturiert leben muss, und zwar ab Designphase, damit wir auch wirklich eine Nachhaltigkeit da haben. Das ist halt, ne, schwierig, aber wie gesagt, die Türen werden geöffnet und jetzt, Caro, kannst du weitermachen. Genau, ich wollte gerade sagen, deine Brücke ist super, aber wir müssen durch deine Brücke wieder zurück auf die Brücke, die Thorsten ursprünglich gesehen hat. Aber die war so schön. Die war super, die war richtig gut. Es gibt so Ringbrücken, die drehen sich. Die Ringbrücken, genau, also wie das Elefantenklon Gießen, ne? Das ist so meine Gegend, das ist da, egal. Also also Vergaberecht ist halt natürlich auch sowas, was eigentlich so, also ich glaube, trotz aller Menschen, die eine riesige Leidenschaft für E-Government oder überhaupt, ne, Governance auf behördliche Ebene betrachten, ist halt jetzt Vergaberecht jetzt nicht so das Illustreste, woran man so denken kann. Und Vergaberecht, darauf sind wir halt deswegen gekommen, weil das halt eben auch so ein richtig gutes Beispiel ist, ne, wo wir sagen, okay, also das, was der Honkhase eben auch gesagt hat, die, was auch hier erleben wir, dass in der Vergabe von Projekten staatlicherseits sehr viel darauf geachtet wird, dass beispielsweise so Projektanträge irgendwie definitiv KI drin haben oder so, ja. Und im Vergaberecht muss man sich natürlich fragen, was wollen wir als Politik eigentlich begünstigen? Wo möchten wir Weichen stellen, damit die Welt sich in eine Richtung bewegt, die wir wollen? Ja. Und deswegen ist Vergabe super wichtig. Also der Staat ist einer der größten Auftraggeber, die ein Unternehmen mitunter so haben kann. Ne? Also auch, sagen wir mal, zahlungswillig, zahlungsfähig und all diese Dinge, die man so als Kleinunternehmer, Startup oder sowas irgendwie sich immer wünschen würde. Aber halt auch für große Unternehmen, also die größten Vergaben sind zum Beispiel im Hochbau und Tiefbau und so. Und da erleben wir das halt immer mehr, dass der Staat das erkennt und eben sagt, oh, wir können ja Projekte vergeben und dann kriegen wir nicht nur Straßen für, sondern wir können auch Impulse in die Wirtschaft setzen, weil wir halt eben die wirtschaftliche Hilfe brauchen. Und in diesen Impulsen setzen wir rein, was eigentlich unsere Vorstellungen davon sind, wie sich die Wirtschaft transformieren soll. Zum Beispiel sagt man dann, okay, du kannst an der Ausschreibung teilnehmen, wenn du uns zeigst, dass du hinreichend diversifiziert bist in deiner Firma, dass du Frauen im Vorstand hast oder im Aufsichtsrat oder so, oder dass du Mindestlohn zahlst. Also in Hessen haben wir zum Beispiel das Tariftreue- und Vergabegesetz. Es gibt halt auf Länderebene ganz viele Vergabegesetze und so weiter. Und da steht halt eben drin, wir möchten, dass du einen bestimmten Standard erfüllst. Und unsere Forderung in der AGND ist, dass diese Standards auch auf die Digitalarbeit dieser Unternehmen erweitert wird. Und das passiert heute so gut wie nicht. Also wir haben keine, also ich habe jedenfalls noch keine staatlichen Standards gesehen, die irgendwie überzeugend wären, dass ein Unternehmen, das sich um öffentliche Gelder bemüht im Vergabeverfahren, hinreichend nicht nur nachweisen muss, dass es sicher ist, sondern dass diese Nachweise auch geprüft werden und die Realität mal kontrolliert wird. Das passiert einfach gar nicht. Und das ist der Grund, warum Vergaberecht nun ein großes Projekt ist, das bei der AGND ziemlich am Anfang aufgeploppt ist. Ne? Und damit beschäftigen wir uns jetzt seit einigen Wochen ziemlich intensiv. Ich möchte es mit den Impulse setzen nochmal aufgreifen. Ich weiß, ich bin dafür auf Twitter ausgelacht worden, auch in Kommentaren zum einen der letzten Podcasts. Der Staat war früher Innovationstreiber für IT. Die haben damals die großen Mainframes eingekauft und die haben damals gesagt, auch IBM angesagt, wie sie bitteschön ihre Mainframes haben wollen. Und da war der Staat ganz weit vorn dabei und hat die Entwicklung nach vorn getrieben. Ich sehe hier große Chancen, dass der Staat gerade was die IT-Security angeht, indem er Standards setzt bzw. Forderungen erhebt, hier tatsächlich auch Innovationstreiber sein kann für die IT-Sicherheit. Ja, also absolut. Ich meine, du hast ja recht, er war mal so weit und hat das hingekriegt und diese Fähigkeit ist offensichtlich verloren gegangen oder unterwandert worden oder was auch immer. Aber genau deswegen sagen wir ja, naja, wie kriegt man sowas hin, indem du im Vergaberecht eben hingehst und sagst, wenn du von der öffentlichen Hand Kohle haben willst oder einen Auftrag oder ein Projekt, dann geh gewissenhaft mit deiner IT-Infrastruktur um. Mach ordentlich Software, verwalte deine Datenbestände inklusive der zukünftigen sorgsam, mach also Datenvermeidung, mach Datensparsamkeit, mach einfach mal fucking Datenschutz, so richtig, ja? Ey, anders kannst du es nicht sagen, so. Und dann hast du nämlich IT-Infrastruktur, Software, Datenbestände und alles ist sauber und ordentlich und dann kannst du auch gerne im öffentlichen Sektor agieren und alle sind glücklich so. Theoretisch kann der Staat damit echt viel ordentlich lenken. Das stimmt. Beim Datenschutz muss ich kurz reingrätschen. Datenschutz ist ja in Deutschland immer so gedacht, möglichst wenig Daten zu erheben und die Daten möglichst nicht zu speichern. In der öffentlichen Verwaltung ist es so, dass gewisse Daten einfach benötigt werden. Und die sind teilweise sogar gesetzlich vorgeschrieben. Jetzt ist doch. Und das bedeutet, dass der Datenschutz in Deutschland nicht darauf, also gerade in der öffentlichen Verwaltung, nicht darauf ausgelegt sein muss, welche Daten überhaupt erhoben werden dürfen, sondern eher in die Richtung, wie lange dürfen die Daten aufgehoben werden, wie müssen die Daten gespeichert werden, wie dürfen sie weiterverarbeitet werden. Alles andere ist gesetzlich geregelt. Und wenn der Staat für einen Antrag die Schuhgröße braucht, dann kriegt er die Schuhgröße, weil der braucht sie halt. Ja, also es gibt da schon so Fälle, da gab es schon deftige Konflikte. Beispielsweise, du hast ja auch Aufbewahrungsfristen für die Steuer und so weiter. Und gleichzeitig, ne, spricht das auch gegen, wenn du zum Beispiel Löschanträge stellst bei einem Unternehmen und so weiter. Oder also das Problem ist, es wird halt nochmal komplexer, weil halt der Staat da völlig anders reguliert ist als Unternehmen auch teilweise, ne? Und das ist wirklich komplex. Also zum Beispiel gibt es halt eben große Bereiche, auch nicht nur in Vereinen, sondern vor allen Dingen auch in Parteien, bei denen Datenschutz noch nicht hinreichend reguliert ist. Also wir beanstanden ja immer, dass die Rechtsdurchsetzung im Datenschutz noch überhaupt nicht besteht, ne? Also das ist so auch eine unserer Kernforderung, dass wir also eine konsequentere und einheitlichere und klarere Rechtsdurchsetzung und, haben im Datenschutz, als was wir heute erleben. Aber du hast völlig recht, wenn du darauf hinweist, dass natürlich alles, was behördlich vorgeschrieben ist, da einfach harmonisiert werden muss. Also ich gebe dir ein Beispiel. Wenn du ein Unternehmen beauftragst als Staat, für dich bestimmte Dinge zu tun, also sag mal eine Software entwickelst oder eine App entwickelst oder was auch immer, ne? Dann könnte man ja streng genommen drauf schauen und sagen, eigentlich bräuchtest du dann tatsächlich auch als Zulieferer der öffentlichen Hand eine Auftragsdatenverarbeitungsvereinbarung, weil du dann ja im Auftrag des Staates die Daten verarbeitest. Egal, ob das jetzt aus welchen Gründen auch immer sparsam sein muss oder gezielt oder ich weiß nicht was, ne? Auch da habe ich bisher wirklich wenige gesehen, die das tun. Und dann wird es halt noch komplizierter. Also du magst da mehr Erfahrung haben, ne? Aber wenn du zum Beispiel das ganze Thema Projektträger dabei hast, ne, dass ein Staat eben nicht selber die Vergabe steuert und organisiert, sondern teilweise in einigen Fällen sogar hoheitliche Rechte abgibt an einen Projektträger, dann wird das ganz kompliziert. Ne? Also auch hier, das mag irgendwo geplant sein, aufgeschrieben sein, aber was wir halt in der Realität sehen, ist, dass diese Dinge einfach nicht kontrolliert werden. Ja? Ich glaube, das Thema Auftragsdatenverarbeitung muss man auch ein bisschen weiter fassen, als das bisher gesehen wird. Auftragsdatenverarbeitungsverträge werden gemacht, wenn ich irgendeine Software für irgendein staatliches Unternehmen betreibe. Aber eigentlich muss das auch schon bei Projekten genauso mitlaufen. Absolut. Also ja, wenn ich ein Projekt beauftrage als staatliches Unternehmen, muss ich hier schon den Auftragsdatenverarbeitungsvertrag machen, weil derjenige, der das Projekt betreut, die Daten meiner Mitarbeiter zumindest benutzt. Ja, mindestens. Jetzt guckst du dir mal sowas wie Breitbandausbau, Digitalbildungsprojekte an Schulen und alles an. Die sehen halt wie nochmal aus? Well, kann keiner behaupten, dass das irgendwie ordentlich wäre. Und es liegt nicht nur daran, dass sie sich alle doof stellen. Die Projektträgerschaften und die Konzepte, die da sind, sind einfach unzureichend. Und Digitalexpertise ist da auch Mangelware. Ja, ich glaube auch tatsächlich, es gibt keine Konspiration gegen den Datenschutz, ne? Also ich glaube schon, dass da halt viel, also unternehmensseitig viel gemacht wird, um die Reputation des Datenschutzes zu unterminieren, aber aber ich glaube trotzdem, dass das ganz viel damit zu tun hat, dass es extrem viele Missverständnisse gibt und dass extrem viel sehr kleinteilig gedacht wird und gedacht wird, oh, wir müssen jetzt alle Klingelschilder abdecken und in unserem Fußballverein darf ich halt keine Trikots mit Namen der Spieler mehr drucken und so, also Kram, ne? Und ich glaube, so den Schlüsselmoment, den ich hatte zum Thema DSGVO, den habe ich gekriegt auf einer Konferenz in Paris und die Franzosen, die haben ja eine relativ gut ausgestattete Aufsichtsbehörde, das CNIL, und die sind halt auch überall zugegen, wo man dann mal ist, um sich mit Datenschutz und Datensicherheit zu beschäftigen und nehmen wirklich auch aktiv an den Diskussionen teil, was ich ziemlich gut finde. Und dann gab es halt mal wieder irgendjemanden, der sagte, ah, die DSGVO ist so furchtbar und mein ganzes Geschäftsmodell, mein Unternehmen geht vor die Hunde. Und was, wenn ich so und so und so halt dieser Geschäftszweig mit diesem Blablabla irgendwie so mache und dann ein Datenschutzvergehen reingedrückt bekomme, dann kann ich pleite gehen und so. Und dann fragte die Dame vom Knie halt einfach ganz trocken, sagen Sie, missbrauchen Sie eigentlich Daten von Ihren Kunden oder von Ihren, ich weiß nicht was? Und er so, natürlich nicht. So, ja, dann ist doch alles okay. So. Und sagte halt, man muss halt natürlich bei einem Gesetz nicht jedes Fragment sich angucken und dann irgendwie päpstlicher sein als der Papst, sondern die Frage ist, wie ist die DSGVO eigentlich gemeint? Ja, also was ist eigentlich gemeint damit, dass wir sagen, wir möchten ein Gesetz haben, das BürgerInnenrechte schützt? wie möchten wir eigentlich ein Gesetz gestalten, bei dem die Verbraucherinnen und Verbraucher nicht Opfer von sozusagen Gewinnerzielungsabsichten werden. Ja, und natürlich, egal welches Gesetz man dann macht, du kannst nie alles regeln. Ja, es wird immer Haken geben. Ja, und ich meine, es gibt auch Haken, die sind rein lobbyiert natürlich. Zum Beispiel das legitime Geschäftsinteresse. Ne? Das hat die DSGVO in Deutschland ganz schön kaputt gemacht. Aber fürchterlich, ja. So, also ich glaube, legitimes Geschäftsinteresse wird verwechselt mit Legitimisierung von allen Geschäften. Ne? Ich habe Bock auf Geschäft, ja, ja. Ja, ich habe Bock auf Geschäft, damit ist es legitim, dass ich das Geschäft mache. Das geht so nicht, ne? So, und das ist eben der Grund, warum wir halt echt noch zu tun haben mit der öffentlichen Wahrnehmung des Datenschutzes, ne? So. Ja, wir müssen auch davon weg, dass der IT-Sicherheitsbeauftragte und der Datenschutzbeauftragte genauso überlästig sind wie der Controller und die Innenrevision. Ja. Die beiden sind einfach wichtig und nicht nur fürs Unternehmen, sondern hauptsächlich wichtig für die Kunden des Unternehmens. Ja. Ja. Naja, es wird ja noch schlimmer, ne? Mit Security by Design und Privacy by Design sagst du ja eigentlich, dass diese zwei Institutionalisierungen nicht nur wichtig sind, sondern wenn du das jetzt nicht nur pro Unternehmen guckst oder pro Land, sondern wirklich mal global, ne? Je mehr Daten zueinander aggregiert werden, je mehr unsichere Software weltweit betrieben wird, desto schlimmer ist es ja eigentlich für die Gesamtbilanz unserer gemeinschaftlichen Datensicherheit oder unserer Menschenrechte oder auch dem Menschenschutz im Sinne der Technologieschulden, die wir dann eigentlich Tag für Tag aufbauen. Denn die Daten, die jetzt entstehen, die werden ja mit aufgekauft von Konzernen und noch mehr aggregiert und in 10 Jahren noch widerlicher zusammengeführt, als es jetzt schon ist. Und in 20 und 30 und 40 Jahren, ich mache ja kritische Infrastruktur und da rechnet man ja eher so in 50 bis 70 Jahren. Ne? Das, was wir jetzt da haben, wird uns die nächsten 50 bis 70 Jahre echt stressen. Also es ist nicht nur 5 vor 12, ne? Es ist schon 10 nach 1. Aber, und das ist übrigens eine Superbrücke, ne? Will ich jetzt nur mal sagen. Genau. Wollte ich nur mal kurz gemacht haben. Ja, vor allen Dingen müssen wir vielleicht davon weg, dass in der IT geht ja immer alles schnell. Wenn du nach 5 Jahren ist dein Wissen veraltet. Aber gerade bei dem ganzen Thema IT-Sicherheit und Privatsphärengeschichten, das hält uns halt 50, 70 Jahre auf. Ja, ich meine, denk mal. Nee, die halten uns nicht 50, 70 Jahre auf. Das Problem ist, dass uns nicht nachhaltige Digitalisierung 50, 70 Jahre terrorisiert wird. Wir wären ja froh, wenn manche Systeme nach 5 Jahren abgekündigt werden oder so ein Ranz wie diese Luca-App nach einem Jahr endlich der Stecker gezogen wird, obwohl sie eigentlich einen Tag nicht hätte laufen dürfen. Gut, danach war sie auch kaputt, aber wird wieder aufgebaut. Aber der Punkt ist doch, du hast diese uralt gammligen Schrotthaufen Jahre oder Jahrzehnte laufen und da ist keine Security by Design, da ist keine Privacy by Design und die kriegst du im Nachhinein ja auch nicht mehr rein. Das ist ja das, was wir Stand heute sehen. Das ist ja genau der Punkt. Ja, und vor allen Dingen, wir haben in der öffentlichen Verwaltung haben wir ja Aufbewahrungsfristen von teilweise 110 Jahren oder wir haben sogar Aufbewahrungsfristen von dauerhaft. Und wenn wir da. Ja, enjoy, viel Spaß. Ja. Ja, gut, aber ich meine, wenn du darüber nachdenkst, dass auch Daten im Internet ja auch nicht sterben, ne? Also, wenn du halt irgendwelche Leaks hast, irgendwelche Dumps und so weiter, dann hast du ja auch einfach, du hast ja keine Entropie der Daten, ne? Also, das ist dann ja im Prinzip auch eine ewige Aufbewahrungsfrist, wenn du so willst. Also, selbst das Recht auf Löschen ist ja im Prinzip irreal, wenn sich das irgendjemand vorher einfach gesichert hat. Und das ist ja eigentlich die Gefahr. Die Leute sagen halt auch häufig, naja, ich habe nichts zu verbergen und so weiter. Und wenn jetzt meine Daten rauskommen und so, was kann mir denn da passieren? Und ich glaube, was wir uns auch vorgenommen haben, ist eben auch ein bisschen Aufklärungsarbeit darüber zu leisten, wie sich der Verlust von Daten auch physisch auswirken kann und wie das ganz real ganz massive Risiken für deine persönliche Unversehrtheit gibt. Ja, es gibt ja, okay, ich glaube, das reicht vielleicht weit an der Stelle. Ich glaube, das ist genau das Thema, niemand hat was zu verbergen, aber alle schließen ihre Wohnungstür ab und möglichst noch mit einem fetten Schloss. Weil wenn und sie haben überhaupt eine, ja, oder Fensterläden oder Gardinen oder so, ja, oder man zieht sich halt an. Jeder hat was zu verbergen, das ist völliger Humbug. Und natürlich möchte ich Dinge verbergen und ich möchte auch von anderen Leuten Dinge teilweise gar nicht sehen. Ich bin froh, dass die verbergen, ey, danke. Also, ja, das ist irgendwie so ein dahingeflapster Spruch. Deswegen kämpfst du für andere Leute Privatsphäre? ja, ich muss nicht alles sehen. Neue Logik. Ich habe zu viel gesehen. Ja, nein, also, na, aber ist auch so. Leute dürfen von mir aus privat Dinge tun, die sie halt tun. Das ist mir egal. Manche Dinge muss ich davon nicht mitkriegen oder sehen. Ist nicht mein Ding, so. Und dann auch so rum kann man es betrachten. Also ich weiß nicht, was er meint, Thorsten. Ich habe keine Ahnung. Willst du nicht mal nachfragen? Was meint er denn genau? Nee, ich baue jetzt mal, jetzt baue ich mal eine Brücke. Ich lege auf, ich muss weg. Ich baue jetzt mal eine Brücke, die ein bisschen von vorn nach hinten geht, ein bisschen besser als die von Hornkasse. Boah, eine bessere Brücke als der meine. Der wird heute nur gemobbt, glaube ich. Ja, ich kriege hier ein. Aber die zweite Brücke war richtig gut. Die zweite Brücke war gut, genau. Aber die zweite Brücke war richtig. Das war bisher die Top-Brücke. Achso, okay. Die toppe ich jetzt. Und zwar, wir haben vorhin über Vergaberecht gesprochen und wir haben darüber gesprochen, dass der Staat schon in der Ausschreibung reinschreibt und damit Innovationstreiber für IT-Security sein kann. Er kann genau das sogar noch fördern, indem er entsprechend solche Projekte aus der Forschung auch fördert. Und hier entsprechend Forschungsförderung als Brücke, du Vogel. Beziehungsweise Förderung allgemein von genau solchen Technologien geht. Ja, genau. Und komischerweise, damit beschäftige ich euch auch, mit Forschungsförderung. Wer hätte das gedacht? Ich glaube, also wenn ich da, darf ich oder nicht? Ja, sicher, okay. Hau rein. Also ich fackel den Rest ab. Okay, gut. Also ich glaube, also wenn wir sprachen ja darüber, was eben die staatliche Weichenstellungsmöglichkeit ist. Und die besteht ja nicht nur im Vergaberecht, sondern die besteht ja tatsächlich in der Förderung. Und ich will halt an einer Stelle, ich weiß nicht, ob das irgendwie deutlich geworden ist oder nicht. Worüber wir ja nicht reden, ist halt Vergaben speziell für Security, ne? Oder wir sprechen auch nicht speziell über Forschung im Bereich Security. Nur überall dort, wo Forschung stattfindet, wäre es gut, wenn überall auch klar wäre und implizit wäre, dass diese Forschung nur dann gefördert wird, wenn Sicherheit ein Thema ist, das nachgewiesen wird und kontrollierbar ist. Und deswegen, ne, ob wir jetzt irgendwie Forschung haben, also keine Ahnung, ökonomische Forschung über die Langzeitwirkung von Windenergie bei schwindenden Windgeschwindigkeiten oder sonst irgendwas, ne? Oder ob wir Gesundheitsdaten irgendwie in Genossenschaften zusammenführen, bei denen jeder irgendwie sich selber sozusagen, also die eigenen Daten eingeben oder wegnehmen kann oder solchen Dingen. Es gibt ja tausende von Dingen, ja? Also das BMBF ist natürlich die größte Forschungsförderungseinrichtung, die wir haben, wenn ich richtig informiert bin. Und die Bandbreite der zu beforschenden Felder ist ja riesig. Nur ich glaube, die Forschung heutzutage kommt ohne Daten nicht aus. Und wenn sie nicht ohne Daten auskommt und eben auch entsprechend ohne Infrastruktur, mit denen diese Daten verarbeitet werden, dann muss man verdammt nochmal, um das Vokabular von Honkhase mal zu übernehmen, muss man verdammt nochmal dafür sorgen, dass das von Anfang an mitgedacht wird, dass die sicher sind. Ja, weil wir haben jedes Jahr also überproportional viele Daten im Vergleich zum letzten Jahr. Ich glaube, ich habe mal irgendwann eine Zahl gesehen, ich weiß nicht, ob die noch stimmt, dass 90% aller Datenbestände weltweit in den jeweils letzten zwei Jahren erhoben worden sind. Ja, und das gilt für die Forschung ganz, ganz klar on top, also nicht nur in der Wirtschaft, ne? Und wenn das so ist und wir halt einen personenbezogenen Bezug haben, ja, und Daten identifizierbar sein können, dann ist das eine kolossale Gefahr, ein riesiges Risiko. Und wenn wir sagen, die Digitalisierung muss nachhaltig sein, dann bedeutet das, dass wir Risiken begegnen und dass wir Risiken betrachten können. Und da ist es halt nicht nur einfach Technologiefolgenabschätzung, sondern es ist auch die Kompetenz, Risiken überhaupt zu erkennen und zu behandeln. Das heißt, und jetzt die Brücke nehme ich mit zum Abfackeln, du brauchst Informationssicherheit bei diesen Forschungsförderungsprogrammen und dann kannst du nämlich deine Blockchain wohin schieben. So, entweder machst du das mit Informationssicherheit und weißt nach, dass du verdammt nochmal ordentlich und nachhaltig mit diesen Daten umgehst, oder du kannst Blockchain in die Tonne treten und sein lassen. So. Ja, zumal das ja in anderen Forschungsbereichen gang und gäbe ist. Wenn ich mir jetzt vorstelle, was in der Biologie und der Chemie an Sicherheitsvorkehrungen und Anforderungen besteht, nur weil sie an so einem kleinen Bakterium oder Virus rumschrauben, da werden gigantische Anlagen gebaut, damit da bloß nichts passiert. Aber in der IT, da bauen wir eine Blockchain und sagen, ach, toll. Ja, ich meine, die Blockchain ist in dem Fall also eins der geringeren Probleme, möchte ich fast sagen. Also ich meine, ne, ich bin kein Fan, ne? Also, das kostet auch normalerweise ein Bier, wenn man Blockchain sagt. Ja, genau. Ja, stimmt. Gut, guter Punkt. Das können wir ab jetzt einführen. Blockchain. Wir gehen saufen. Aber also tatsächlich erleben wir in der Digitalisierung ja ähnliche Effekte wie bei Viren, ne? Also, weil du hast es angefangen, ne? Ich finde auch, dass ganz häufig, wenn wir die Effekte von IT-Sicherheit oder die Effekte des Gegenteils beschreiben, dann finden wir uns wieder in einer ähnlichen Argumentation, wie wir sie hatten im Corona-Jahr, ne? Also, dass wir gesagt haben, entweder ist die ganze Welt sicher oder niemand. So, und das ist genau das, was der Hase eben gerade auch gesagt hat, dass wir natürlich immer sehr, sehr weitreichende Netzwerkeffekte haben und Vervielfältigungseffekte. Und wenn jeder Mensch auf der Welt irgendwie digital ist oder digitalisiert wird oder ne, Zugang zum Internet hat, dann können wir allesamt nur so sicher sein wie der Unsicherste unter uns oder die. Je nachdem. Und deswegen ist es auch nicht. Pakete machen keinen Halt an der Grenze, an der Geopolitik nicht, genau. Oder sonst was. Und die können auch genau. Nicht mit Soldaten beschützt werden und die Datenpakete werden erschossen. So. Ja, also all diese Dinge, ne? Das sind ähnliche Effekte. Also Daten sind tatsächlich nationale Grenzen irgendwie egal und auch denen, die Daten verarbeiten. Deswegen hatten wir lange irgendwie Debatten um die Haftungsrisiken, die man hat, wenn du halt eine Cloud hast oder so, welcher Standort zählt, weil Digitalisierung hat ja nun mal die Eigenschaft, sich unabhängig zu machen von Zeit und Ort. Ja, so. Und das sind alles Dinge, die wir bisher gesellschaftlich abschließend noch gar nicht geklärt haben. Also ähnlich wie die Frage, wer ist in einer digitalen Angriffssituation eigentlich Kombattant oder nicht und so. Das sind ja auch alles Fragen, die wir heute noch nicht geklärt haben. Also ich gebe euch mal so eine Möglichkeit, ein bisschen über mich zu lachen, weil die ehemalige Bundeskanzlerin Merkel hat ja von Neuland gesprochen und alle haben sie so ausgelacht dafür. Ja, und haben gesagt, hat sie gar nicht mitbekommen, dass es ein Internet gibt und so. Was ich für total hanebüchen halte. Ich glaube, sie war schlauer als alle ihre Kritiker, ehrlich gesagt. Sie hat vollkommen recht, nicht weil das Internet neu ist, sondern die Effekte, die dadurch erzeugt werden, neu sind und auch neu bleiben. Ja, also wir haben das ganze Hate Speech Problem, wir haben kulturelle Probleme, die Frage nach dem Umgang miteinander, die Frage nach der Interdependenz zwischen digitalen Nutzung und der Möglichkeit, überhaupt einen Lockdown zu machen während Corona und all diese Dinge. Und mir kann wirklich keiner erzählen. Also ich möchte den Menschen sehen, der einem das alles erklären kann. Ja, die haben wir heute noch nicht. Ja, so. Und das ist halt genau der Punkt. Und das ist aber genau der Grund, warum jetzt der Zeitpunkt ist, eine AG nachhaltige Digitalisierung zu gründen. Weil genau das halt jetzt wichtig ist, das zu betrachten. Ja. Weil uns dieses Internet und dieses Neuland solche Konzerne wie Palantir oder Clearview gebracht haben, wirken ja. So. Ja. Ja. Das ist ein Ergebnis davon. Und nein, die sind nicht gut für unsere Nachhaltigkeit oder für unsere Technologieschulden. Das ist ja überbordend, was da passiert. Genau. Und weil wir gerade über Dinge gesprochen haben, die schief gehen können, habe ich mir jetzt mal einen Begriff aufgeschrieben, den wir nicht vorher besprochen haben. Aber gut. Ich glaube, der geht auch in eure Richtung. Produkthaftung. Weil das ist ja genau das Ding. Was ist, wenn Software oder Hardware so kaputt geht, ich sage es mal ganz platt, dass es dann eine Pandemie gibt, wie einen Virus, einen Wurm oder sonstiges, der sich plötzlich weltweit ausbreitet? Da gab es ja schon ein paar Mal. Ja. Was denn? Ja, haben wir alle dicke Backen gemacht und gesagt, oh, schade. Ja, ist Microsoft verklagt worden? Ja, keiner für. Für die offenen Türen, Toren? Nö. Auch diejenigen, die solche Viren und Würmer anfangs geschrieben haben und versehentlich in so Wald gelassen haben, wurden ja nie verklagt. Und by the way, ne, wir hatten ja auch staatlich-hoheitliche Leute, die solche Dinge in so Wald gelassen haben. Ja, wir haben ja den Angriff auf Stuxnet als Schadsoftware auf die iranische Urananreicherungsanlage. Stuxnet ist ja in so Wald in verschiedensten Versionen veröffentlicht worden. Da ist zum Glück nichts passiert, weil das Ding so explizit darauf geachtet hat, dass es nur in dieser Natanz-Fabrik ausgeführt wird. Aber oft genug war sowas ja fehlerhaft und hat Kollateralschäden erzeugt. An der Stelle haben sie ausnahmsweise mal ordentlich gearbeitet. Ja, congrats. Aber es hat ja auch nur drei Staaten gebraucht, nämlich die Amerikaner, die Israelis und die Niederländer, plus ein V-Mann vor Ort, der den USB-Stick eingesteckt hat am Ende, weil sie es über diese Verbreitungen soweit nicht hinbekommen haben, um so eine Schadsoftware auszubringen. Aber Fakt ist doch, Stuxnet ist die ultimative Ausnahme. Die meisten schreiben Dreck, der nicht mal aus diesem offensiven Gedanken nachhaltig ist und sagt, ey, ich will gezielt dieses Ziel kaputt machen, sondern eher so, Streuschuss, also hat in die Gegend, wir haben super gecodet, schießt das mal ab und dann geht das schon kaputt und ja, alles andere geht auch kaputt. Haben wir ja beim Viasat oder Kasat-Fall gesehen, ja, 30.000 Modems kaputt, weil sie irgendwie ein paar hundert erwischen wollten. Ja, das ist das, was die Zukunft bedeutet, wenn wir das nicht nachhaltig machen alles. Genau, und nochmal zurückzukommen zum Thema Produkthaftung, ist das eins eurer Themen? Auch. Ich hätte gern mehr Produkthaftung für Software und Hardware, danke. Genau, also ich glaube halt, das ist in der Tat eine sehr, sehr gute Frage, weil auch nachhaltige Digitalisierung, mit der wir uns beschäftigen, ist ja im Prinzip eine Schablone, mit der wir verschiedene Digitalisierungsthemen prüfen, ja, und uns fragen, ist das, was hier gemacht wird, eigentlich sinnvoll oder nicht, ja, ist das, was gemacht wird, irgendwie beständig oder gelingt es, das gesellschaftliche Ziel damit zu erreichen und auch das individuelle Ziel damit zu erreichen, das wir wollen. Genau, also beim DSA gibt es zum Beispiel auch von meiner Partei sehr gewollt die Interoperabilität zwischen den einzelnen Chat-Kanälen, ja, und ehrlich Digital gesagt. Digital Service Act, ja, genau. Genau. Und ich muss ehrlich zugeben, dass ich bis heute noch nicht wirklich verstanden habe, warum das jetzt so unglaublich wichtig ist. Ja, vielleicht mache ich mich jetzt auch unbeliebt, ne? Aber das sind halt, also ähnlich wie bei der Produkthaftung, wahrscheinlich eine Gedanklichkeit, die dahinter ist, die sagt, wir möchten die Hersteller zu bestimmten Vordispositionen Anreize geben. Wir möchten sie ein bisschen dazu zwingen, dass es in eine bestimmte Richtung geht und dass das mitgedacht wird. Und bei der Produkthaftung finde ich das wichtig, weil dadurch klar wird, also hier geht es halt um die Haftung. Und so funktionieren ja Unternehmen. Die machen keine Compliance, weil sie dann wissen, wir machen es jetzt irgendwie besser. Ja, wir machen unser Produkt irgendwie besser oder so. Sondern wer ökonomisch denkt und auch klassisch ökonomisch, der denkt halt eben an mögliche Profitabilität, an Gewinnerzielung und an Risiken, die beispielsweise in Haftungsthemen münden. Und deswegen ist bei der Produkthaftung tatsächlich eher der Gedanke, dass wenn eine Haftung noch im Raum steht, dass Unternehmen gezwungen werden, sich mehr Mühe zu geben, sozusagen, wenn das gesetzlich vorgeschrieben ist. Bei der Interoperabilität habe ich da die Weichenstellung nicht so richtig erkannt, weil ne, da gibt es halt größere Schwierigkeiten, beispielsweise Messenger zu verschlüsseln und das finde ich im Zweifel wichtiger. Und deswegen muss auch der Gesetzgeber ran und der Gesetzgeber muss auch verstehen, wann Digitalisierung nachhaltig ist. Also ich möchte auch vielen Leuten unterstellen, es gibt nicht so viele DigitalpolitikerInnen, ne, in keiner Partei. Es ist natürlich immer schon sehr zu begrüßen, wenn man das Gefühl hat, dass PolitikerInnen mit der nötigen Sachkenntnis zu Werke gehen. Aber selbst das reicht dem Honkhaus mir jetzt ja eben nicht mehr, dass nur Digitalisierung an sich in den Mechanismen verstanden wird und Gesetzgebung in den Mechanismen natürlich verstanden wird, sondern dass man eben noch eine Schippe drauflegen muss und sagen muss, ist das eigentlich das, was wir wollen, wenn wir das so machen? Ja, wenn wir mit der Interoperabilität beispielsweise Verschlüsselung schwächen, dann ist unser Ziel nicht erreicht, im Gegenteil. So. Im Endeffekt wollen wir also Digitalisierung bei Design, nämlich nachhaltige. So. Ja, wenn du willst, klar. Ja. Ja. Also das Design-Thema ist natürlich extrem wichtig, ne? Und wie gesagt, auch da, also es ist hilfreich, mit Techies zu reden und auch mit Techies reden zu können. ne? Aber, und das möglichst von Anfang an. Aber ich glaube, ein riesiger Teil der Betrachtung, wann Digitalisierung nachhaltig ist, ist eine, bei der man noch nicht irgendwas irgendwo eintippen muss oder klicken muss. Mhm. So. Das sind die Konzepte, die Strukturen, die Vorgehensweisen und die Art der Verarbeitung von Informationen. Und das ist erstmal auf dem Reißbrett oder im Kopf auszutarieren. Und wenn du dann die Prozessabläufe und die Strukturen hast, dann kannst du strukturiert, nämlich gemanagt, Informationssicherheit leben. Sicherheit kannst du ja nicht als Produkt kaufen, Digitalisierung auch nicht, aber oft genug erlebt man das. Ne? Ich kaufe das Produkt jetzt, dann haben wir digital. Ja, so funktioniert es nicht. Du musst es in die Gedanken transformieren und sagen, wie macht man eine sichere Digitalisierung, eine nachhaltige Digitalisierung? Und dann kannst du die Technologie als Mittel zum Zweck nutzen, um es zu vereinfachen. Aber du brauchst sie ja noch nicht mal zwingen. Du kannst Informationen auch ohne Technologie verarbeiten. Und eine soziale Interaktion, und das ist nun mal Kommunikation und soziale Interaktion, ist immer nur die Basis von Menschen, die kriegst du halt mit und ohne Digitalisierung hin. Aber wenn du schlechte Digitalisierung machst, dann hast du eben auch einen Skaleneffekt. Ne? Wenn ich mit zwei Leuten rede oder mit drei Leuten in einem Raum bin, dann kriegen es halt nur zwei oder drei mit Wenn ich aber eine kaputte Software ins Netz stelle, wo tausende von Datensätze drin sind, ja, die sind dann für immer weg. So, die kommen ja auch nicht zurück. Haben wir ja gerade schon gehabt. Einmal im Internet ist vorbei, ne? Und das sind halt Effekte, die sind wirklich auch leider sehr nachhaltig. Und das ist schlecht. Da müssen wir von wegkommen. So, wie schaffen wir das denn jetzt, dass wir da hinkommen? Wie schaffen wir das, dass der Staat wieder Innovationstreiber wird, und zwar diesmal für IT-Sicherheit und Datenschutz? Also, woran wir gerade arbeiten oder was wir gerade vorhaben, sind beispielsweise Vorlagen. Nicht, also wir haben auch Checklisten, aber Checklisten sind halt, wie wir erfahren haben, auch nicht zwingend nachhaltig. Hoffentlich digitale Checklisten. Ja, natürlich, alles mit keine PDFs. Excel Sheet. Genau. Nein, also Möglichkeiten, sich die richtigen Fragen zu stellen, wenn man ein bestimmtes politisches Vorhaben vorhat oder auch ein ökonomisches Vorhaben, wenn man ein größeres Projekt machen will, dass da wir versuchen, das einzugeben als Hilfestellung. Gleichzeitig aber auch eine Auditiermöglichkeit entwickeln, einen Standard entwickeln, bei dem wir versuchen wollen, eben nicht nur ein Grundverständnis dafür unter die Institution zu bringen, wann Digitalisierung eben nachhaltig gedacht ist, und zwar nicht, wie gesagt, ne, nachhaltig im technischen Sinne, sondern, und gleichzeitig wollen wir halt eben sehr, sehr, sehr viel darüber sprechen, um eben auch eine Kultur zu etablieren, ne? Denn eine Kultur der Sensibilisierung für Nachhaltigkeit ist ja immer beständiger als eine Struktur. Ja, dass, wenn das in unseren Köpfen ist, in unser aller Köpfe, dann gelingt es aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht auch einfach besser, dass der Sinn dahinter allen deutlich wird. Und da gehört extrem viel Aufklärung dazu. Und wie gesagt, die Struktur, die wir gerade entwickeln, auch in einem Projekt, das wir gerade besprechen, da können wir noch nicht ganz viel dazu sagen, aber schon mal andeuten, da geht es halt eben einfach darum, den Leuten, die wir schon gewonnen haben, dafür zu sagen, oh ja, ich möchte gerne ein digitales Projekt aufsetzen, aber ich würde es sehr gerne richtig machen, dass wir den Leuten sehr gut helfen können. Also wir sind jetzt hier keine Fundamentalopposition, sondern wir empfinden uns schon als Multiplikatoren und wünschen uns natürlich, dass die Dinge gut laufen. Also wir sind auch nicht gegen Digitalisierung, aber wenn, dann bitte richtig. Nein, wir haben ein Helfersyndrom. Macht das richtig, genau. Wo greift ihr als allererstes an? Bei der Zivilbevölkerung oder bei Staat, Politik und Wirtschaft? Zweiteres. Warum? Weil du da den größten Hebel hast. Nee, da hast du den größeren Wirkhebel. Wir haben doch gerade über verschiedene Mechanismen geredet. Das sind alles Mechanismen, die der Staat steuert. Die Zivilgesellschaft ist mehr, und die werden wir, also wir werden die auch intensiv einbinden und vielleicht auch irgendwann, jetzt ist vielleicht zu früh, als Sprachrohr der Zivilgesellschaft wahrgenommen. Wobei in Teilen haben wir das schon, ne? Auch, aber man kann tatsächlich bei dem Staat und der Wirtschaft diese Awareness hinbekommen und die hören, der spannende Teil ist ja wirklich, die hören alle zu und sagen, oh fuck, ihr habt recht, und damit kann ich immer noch ein Business Case machen, ist ja gar kein Problem, aber irgendwie ist das auch nicht so prall, was da gerade läuft. Also diese immanente Unzufriedenheit der völlig desolaten Digitalisierung oder dieser, ne, wir haben ja jetzt kürzlich die Cybersicherheitsagenda vom BMI veröffentlicht bekommen, oder so wie wir zwei es bezeichnen, die Cybersicherheitsverwahrlosung. Also diese Verwahrlosung ist ja wirklich was inzwischen alle wahrnehmen, mehr oder weniger, ne? Selbst innerhalb von staatlichen Strukturen sagen die Leute, ey, ich habe die Schnauze voll, das kann das doch irgendwie nicht sein. Können wir das jetzt mal richtig machen? Ich will auch nicht mehr. Und da kommen wir ja an und sagen, ey Leute, wir haben da so einen Bauplan. Das sind eigentlich alte Techniken, ne? Privacy by Design, Security by Design, das ist doch nichts Neues. Nachhaltigkeit ist auch nichts Neues. Wir haben es nur einfach neu sortiert, anders strukturiert, mit guten Gedankengängen von Caro und ein bisschen auch mir. Ja, ja, ja. Aber hauptsächlich, ja komm, hauptsächlich hast du da schon sehr geilen Input reingebracht und gesagt, ey, so muss man das mal machen. Und dann haben wir gesagt, wir machen jetzt mal Dinge aus Gründen, und die passieren und die Leute sagen, jo, und insbesondere auch Staat und Wirtschaft hören dazu und sagen, boah, ihr habt recht, damit könnte man tatsächlich mal konstruktiv hingehen, vielleicht schaffen wir damit auch mal, dass der Hase weniger auf den Flammenwerfer zünden muss und alles abfackelt. Und ja, wenn man das so macht, dann bin ich sogar entspannt und sage, ja, kann ich drin lassen. Wir haben ja auch Beispiele, wo das funktioniert hat, ne? Nimm die Corona-Warn-App. Die war am Anfang natürlich auch ein kruder Haufen Elend, den ich abfackeln wollte. Aber haben wir dann einmal gebrandrodet, dieses zentralistische Konstrukt? dann haben wir dadurch eine disruptive Erneuerung bewirkt und sie haben es dezentral und völlig anonym aufgesetzt und gesagt, man kann mit den Daten nichts anfangen, man kann mit den Usern nichts anfangen, aber man kann sich selber in freiwillige Isolation geben, wenn man sich einer Gefahr ausgesetzt hat, die man nicht sehen, riechen, fühlen oder schmecken kann. Und dafür war die App da und dafür hat sie dann funktioniert und das war einfach ein geiles Konstrukt und es ist immer noch ein geiles Konstrukt und es funktioniert einfach. Privacy by Design, Security by Design, ordentlich durchdacht und vernünftig umgesetzt. Und nein, es hat nicht 30 Jahre gebraucht, um das umzusetzen. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass je erfolgreicher die AGND ist, desto weniger wird die AG-Kritis gebraucht. Tatsächlich ist auch das ein Punkt, den wir thematisiert haben, denn im Bereich kritische Infrastrukturen, allerdings, wie gesagt, wir haben ja da Zeiträume von 50, 70 Jahren und Innovationen werden eher langsam reingebracht in so Sicherheit in kritischen Infrastrukturen. Ne? Hast du ein bisschen was zu tun dann? Also das wird noch ein paar Jahrzehnte Beschäftigung bedeuten, aber auch da haben wir gesagt, IT-Sicherheit durch die fortschreitende Digitalisierung in Industriesteueranlagen und Prozessautomatisierung, ne, wird immer wesentlicher für die Safety, also Schutz des Menschen vor der Maschine. Und mit dem Einwirken der IT-Sicherheit in diese Safety, weil Safety-Komponenten werden inzwischen auch digitalisiert. Und wenn du nicht Security by Design in Safety-Komponenten machst, ey, dann hast du echt ein Problem, weil der Menschenschutz dann wirklich so richtig cyberphysische Auswirkungen hat. Und die Prozessautomatisierung, Produktionsumgebung und so weiter werden dann Tote bedeuten oder verletzte Menschen. Und das heißt, auch in der kritischen Infrastruktur musst du eine nachhaltige Digitalisierung denken. Das ist ja auch im Endeffekt über Bande das, was die AG-Kritis will. Wir wollen sichere Systeme in Form von IT-Sicherheit, weil Safety, also Menschenschutz, Arbeitsschutz eben auch. Und dann können wir auch sagen, morgen kommt noch Strom und Wasser aus der Leitung, weil das sichere Systeme sind, die auch nachhaltig betrieben werden. Und damit haben wir dann auch A, keine technologischen Schulden an die nächste Generation und B, eben auch sonst keine desolaten Systeme, die irgendwie grausam sind und beim Angucken schon auseinanderfallen. Ja, genau. Und ich meine, diese beiden Beispiele, die zeigen halt einfach, dass das nichts ist, was man auf das Individuum abdrücken kann. Ne? Also selbst wenn wir darüber sprechen, dass wir halt informationelle Selbstbestimmung wollen oder Selbstbestimmung überhaupt oder dass wir darüber reden, dass es darum geht, Menschen zu schützen und dass Menschen unversehrt bleiben müssen, nicht nur digital, sondern auch physisch, ne? Dann ist das trotzdem eine Aufgabe für die Gemeinschaft. Das ist trotzdem eine Aufgabe für ein Organ, das Standards setzt. Ja, und darum geht es halt jetzt einfach zu sagen, ne, wir alle müssen uns natürlich selbst schützen. Wir alle müssen unseren Teil dazu beitragen, dass wir sensibler werden für sozusagen für Risiken, denen wir ausgesetzt sind jeden Tag. Aber die großen Steuerungsmechanismen, ob das jetzt kritische Infrastruktur ist oder ob das OZG zum Beispiel ist oder so, die liegt ja noch zentral irgendwie beim Staat. Also was kann ich tun, wenn ich gezwungen werde, in Zukunft meinen Führerschein digital zu beantragen oder meine Meldung digital auszuführen? Das ist ja eigentlich dafür gedacht, dass mir Dinge erleichtert werden. Aber wenn halt eben tatsächlich die Peer Group Pressure so ist oder überhaupt auch keine Ahnung, vielleicht gibt es dann auch gar nicht mehr die Zettelwirtschaft oder so, mit der man eigentlich die Dinge traditionell gemacht hätte, dann müssen wir uns auch als Menschen darauf verlassen, dass das OZG vernünftig implementiert wurde. Und das, was wir im Moment sehen, lässt einen nicht so richtig gut hoffen, muss ich sagen. Ne? Leider nicht. Ja, wenn ich mir das so anschaue, und bin ich immer wieder erstaunt, dass wir als Menschheit das immer wieder neu lernen müssen. Wir haben Dampfmaschinen erfunden, die sind uns um die Ohren geflogen irgendwann, die Menschen sind geköpft worden, da haben wir einen TÜV gebaut und einen TÜV gegründet. Inzwischen kannst du keinen Roboter mehr anfassen, der in voller Bewegung ist, weil der geht aus, sobald du dich dem näherst. Nur um dich als Menschen zu schützen. Zukünftig dann nicht mehr. Ne? Also es gibt schon Roboter, wo du durch Manipulation die Sensorik so verändert hast, dass er eben nicht mehr abbricht. Das meine ich ja mit der Safety, ne? Es hat schon Roboterarme gegeben, die auf einen Gummitorso schlagen, weil du den Exploit eingeführt hast und gesagt hast, ja, die Safety wirkt jetzt nicht mehr. Und brauchen wir da auch einen TÜV, eine Weiterentwicklung des TÜVs oder macht das die AGND? Wir brauchen diese Kontrollorgane. Das ist ja das, was Caro ganz am Anfang meinte. Genau. ich komm vorbei und fackel das ab, wenn das nicht ordentlich funktioniert. Ey, was? Nee, aber also ich meine, wir haben natürlich da nicht die Autorität, aber klar, so eine Art von Gütesiegel wäre natürlich perspektivisch etwas was Tolles, ne? Also ein Gütesiegel ist aber jetzt natürlich nicht trivial zu machen, ne? Und du musst dir halt natürlich eine gewisse Autorität erarbeiten, so, ne, wie jede Ratingagentur das auch muss, ne? Die Frage ist, wie oft hast du recht? Und wann hast du dir, also musst dir erst die Glaubwürdigkeit erarbeiten, bevor du überhaupt dann losgehen kannst und sagen kannst, wir, ne, besetzen irgendetwas mit unserem Siegel und sagen, so ist es in Ordnung. Ne? Aber deswegen sage ich halt auch, du hast vollkommen recht, wir haben uns bestimmte Krücken gebaut, damit wir in der Safety gut vorankommen. Und die gibt es auch und die sind gut überschaubar. Aber ich möchte behaupten, digitale Safety in dem Sinne, ne, sagt man da ja nicht, das ist dann ja Security, ist einfach mal deutlich komplexer. Vielleicht tue ich auch einfach der Safety ist sie auch, nicht, aber ist sie auch. Doch, doch, nein, das ist so. Also in der Safety ist es ja in Anführungsstrichen relativ einfach. Man hat eine ganz klare Ansage, was das Ziel? Schutz des Menschen vor der Maschine, Punkt. Und das im Analogen machst du das in Anführungsstrichen relativ einfach. Du hast ein Druckausgleichventil, das montierst du da rein und wenn der Überdruck in der Leitung ist, dann entweicht er halt kontrolliert an dieser Stelle, Punkt. Und das funktioniert mechanisch, also immer. Und wenn du aber Digitalisierung in die Safety einbringst, dann holst du die ganzen IT-Security-Fragestellungen und Problemstellungen mit ins Haus und dann fängst du nämlich an mit, wo stellst du die Komponente auf? Hast du auch einen Patch eingespielt? Ist die aktuell? Haben wir eine neue Angriffslücke? Müssen wir das irgendwie zumachen? Wie viele Leute haben eigentlich Zugriff? Und du hast ja auch Safety-Komponenten, die sind damals entwickelt worden und eingebracht worden. Die haben auch eigene spezifische Protokolle, mit denen sie auch Daten austauschen. Müssen sie auch. Und dann kam irgendjemand auf die Idee, per Hutschine noch so ein Ethernet-Device da mit dran zu pluggen und dann irgend so ein seriell analoges Kabel oder sonst was dran zu tun und zu sagen, ey, jetzt kann ich remote auf das Ding zugreifen und muss nicht immer in die Produktionshalle gehen, neben die gefährlichen Maschinen und kann jetzt remote total sicher das Ding konfigurieren. Leider kann das jetzt jeder weltweit. Ja, danke. Ne? Also Fernwartung, ne, ist auch so ein Elend. Deswegen hatte ich ja mal den Begriff Fernwartungsarchäologie geprägt. Ne? Man sieht bei Fernwartungen in kritischen Infrastrukturen echt gruselige Altlasten teilweise in Systemlandschaften. Also das ist übrigens einer der Hauptgründe, warum ich echt viel Vorratsspeicherung mache. Ich habe echt viel Vorrat zu Hause, weil ich eben diese Fernwartung teilweise sehe. Aber das ist eben genau das Problem. Ne? Das ist nicht nachhaltig gemacht worden, das ist nicht IT-sicher gemacht worden, sondern da war Safety im Vordergrund. Dann kam irgendwie Digitalisierung und IT rein, aber nicht IT-Security. Die wurde nicht mitgedacht bei Design. So, das ist das Problem an diesen Stellen. Und das wird uns noch Jahrzehnte verfolgen. Dann brauchen wir doch tatsächlich sowas wie einen TÜV. Der TÜV macht ja kein Gütesiegel drauf, sondern der guckt sich das Auto jedes Jahr oder alle zwei Jahre an, ob das noch den Vorschriften entspricht. Ob die Bremsen noch gehen für die Sicherheit, ob die Auspuffanlage, gut, wenn man E-Auto fährt, dann nicht mehr, ob die Auspuffanlage nicht irgendwelchen Dreck raus hinten pustet oder ob das sauber gefiltert ist, also Sicherheit für die Umwelt. Braucht man sowas vielleicht auch für IT-Systeme? Ich weiß nicht, ob man es TÜV nennt, aber du brauchst auf jeden Fall Personal- und Kontrollprozessstrukturen wie sowas wie Kartellämter, Rechnungshöfe, ob Bundes- oder Landesrechnungshöfe oder eben auch die Datenschutzbeauftragten, die dann eine Rechtsdurchsetzung auch wirklich bewirken können und zwar an allen Stellen. Ich meine, wenn du halt wirklich auf die Finger kriegst, weil das eben nicht gesetzkonform ist, dann weißt du auch, okay, muss ich machen. Wenn es keine Sau interessiert, ne, dann, naja, machst du es auch nicht. Also eine Form von solchen Kontrollprozessstrukturen, wie auch immer geartet, braucht's. Und unser Projekt geht ja so ein bisschen in die Richtung mit so einer Art Prüfvorlagen oder Prüfmöglichkeiten. Das geht so ein bisschen in die Richtung, aber es ist erst der erste Schritt von einigen, die noch gegangen sind. Genau, also ich glaube, was wir verhindern können, ist Fahrlässigkeit. Ne? Das ist halt ähnlich wie bei der DSGVO, wenn wir halt über die TOMS sprechen oder wenn wir halt über Nachweispflichten der Unternehmen sprechen und sagen, ne, die Unternehmen müssen jetzt nachweisen, dass sie ihr Bestes gegeben haben, damit es nicht zu einem Datenmissbrauch oder irgendwie, ne, oder zum Zwischenfall oder so kommt. Das kannst du so machen. Aber jetzt mal so, wenn du darüber, also unsere Forderung geht ja noch ein Stückchen weiter. Die sagt nämlich, wenn du etwas Technisches entwickelst, und das impliziert ja, dass wir heute noch gar nicht wissen, was es ist, dann solltest du drüber nachdenken, was kann passieren, das Menschen gefährden könnte. Ja, indem du beispielsweise ne, Lücken nicht beachtest und so weiter. Ja, aber auch, ne, was tut deine Technologie, was halt ein Potenzial öffnet, dass Menschen zu Schaden kommen. Und dieses Potenzial, das können wir uns teilweise auch noch nicht vorstellen. Also wer konnte sich vor Cambridge Analytica vorstellen, dass Menschen gemicro-targeted werden in diesem Ausmaß, in dem es stattgefunden hat? Ja, also ich konnte mir 2013, 2014, 2015 noch überhaupt nicht vorstellen, dass ein Trump möglich wäre oder dass ein Brexit möglich wäre oder so. Das war für mich nicht vorstellbar, weil ich immer gedacht habe, es gibt doch irgendwie etwas, was jeder will, nämlich irgendwie Bildung und halt irgendwie, ne, also wir hatten halt irgendwie vorher eine gleiche gemeinsame Wahrheit und wir hatten eine gleiche gemeinsame Öffentlichkeit irgendwie, ne, in einer bestimmten Art. Und das ist uns ja kaputt gegangen, jetzt auch kulturell in der Gesellschaft. Und deswegen, das ist halt nur so als Beispiel, ne? Und die Frage ist, hätten wir das mit einem Nachhaltigkeits-TÜV verhindern können? Ja? Und das finde ich einfach sehr, sehr schwer vorstellbar an der Stelle. Du wirst mit so einem Nachhaltigkeits-TÜV auch nicht das Snowden-Szenario unterbinden, ne? Ja. Das ist ein Prism und weltweite Massivabhörungen und Datenspeicherung noch und nöcher gibt, illegalster Sorte, und die wird trotzdem noch weitergeführt. Ja gut, jetzt können wir uns das vorstellen, ne? Aber vorher halt ja, aber statt dass alle sagen, oh mein Gott, wir sollten vielleicht nachhaltige Digitalisierung machen, weg damit, haben alle anderen Staaten gesagt, was, das können die alles, wollen wir auch. Ja, super, jetzt das ist der neue Maßstab, statt dass wir sagen, wir rüsten das mal ab, ja. Also ich finde ja, die Bahn und die Flugsicherheit, die machen das ganz gut. Wenn irgendwo ein Problem auftritt oder ein Fehler, Unfall, sonstiges, wird das sofort analysiert und auch dann in die Vorschriften geschrieben, beziehungsweise die Vorschriften angepasst. Chemie auch. Chemie, genau das Gleiche. Auch. Es gibt ja das Chemical Dingsbums Board in USA, die machen ja richtige investigative Analysen und sagen dann auch, welche Gesetze wie geändert werden müssen, damit so ein Vorfall nicht nochmal passiert. Und die bereiten das mit supergeilen, nachgestellten digitalen Videos auf, was da passiert ist, als Tatsachenbericht sozusagen. Teilweise 10, 20, 30 Minuten lang. Mega spannend und mega Lerneffekt für Safety sozusagen, ne? Und das wird aber immer so als Nische gesehen. Ja, in diesen 2, 3 Spezialfällen macht man das so. Das muss eigentlich Usus sein, ne? Warum ist eine ID-Wallet kaputt gegangen? Blockchain und der ganze andere Schnodder. Weg damit. Warum hat man Luca 20 Millionen Steuergelder gegeben, um ein Startup-Konstrukt zu machen, was anschließend mit einem russischen Oligarchensohn irgendwie gefördert und gepusht wird Richtung Payment-App? Ja, gesehen, gelernt, weg damit, nie wieder. So. Sehe ich aber nirgendwo diese Lerneffekte. Ne? Fehlerkultur und Lerneffekt in eine nachhaltige Digitalisierung ist auch eine Kulturdenke, wie Caro vorhin gesagt hat. Ne? Diese Kulturdenke müssen wir auch etablieren, zu sagen, ja okay, dann haben wir einmal ins Klo gegriffen, war halt eine doofe Idee. Aber jetzt haben wir mitgenommen, was sind die Dinge, die Indikatoren, die wir übersehen oder ignoriert haben. Und beim nächsten Mal darf das einfach nicht mehr vorkommen. Dann wird die Welt auch besser und nachhaltiger. Ja, was ich mir vorstellen kann, ist gerade bei Bahn- und Flugsicherheit, das ist wenig politisch geprägt. Wenn da was schief geht und es kommen Menschen zu Schaden oder sonstiges, wird sofort was gemacht, damit nicht noch mehr Menschen zu Schaden kommen. Ich würde das nicht zu 100% unterschreiben. Da gibt es auch diese Boeing-Vorfälle und so. Und ja, aber lange nicht so wie IT-Sicherheit aktuell unter dem politischen Scheffel steht. Wir brauchen doch. Also du findest überall solche Szenarien, auch da. Ne? Dieser Missbrauch oder dieser Profitgedanke ist ja überall immanent vorhanden. Den müssen wir aber konsequent ausradieren in eine Nachhaltigkeit. Definitiv. Ja. Ja. Viel Erfolg. Ja, als die Sicherheitsgesetz, was absichtlich solche Öffnungsklauseln drin hat, wo man sagt, das wird unterliegt einem halbjährlichen Review oder ähnlichen. Was? Nee. Tut's ja nicht. Ja, aber sowas brauchen wir nicht. Das Sicherheitsgesetz unterliegt keinem Review. Die Kritis-Verordnung unterliegt einem 2-jährigen Review, aber leider ist dieses Review geheim und man darf auch nicht sagen, wer und was gereviewt hat, damit das auch möglichst intransparent ist, dass da Dinge gereviewt wurden. Das ist auch nicht nachhaltig. Das ist eine Sache. Genau, und ich glaube, also wie gesagt, ich glaube, es ist wichtig, gesetzliche Weichenstellungen zu Berücksichtigung zu erstellen. Ja, wir haben ja am Anfang über Vergaberecht geredet und so. Also die Frage ist, an welcher Stelle hat der Staat die Möglichkeit, Stellschrauben zu liefern? Da müssen wir auch in der Erwartung realistisch sein. Ne? Aber mit einem Gesetz eine Bewusstseinsänderung herbeizuführen, ist, glaube ich, nicht das ist, glaube ich, eine falsche Erwartung. Ja, also ich glaube, es muss halt einen guten Mix aus beidem geben. Und wenn du halt sagst, ja, in der Luftfahrt und in der Schiene und so weiter, dann dient ein gemeinsames Bekenntnis zum Schutz des Lebens als Vorlage, um alle Eventualitäten irgendwie einzubauen und so weiter, ja. Wenn es uns gelingt, für nachhaltige Digitalisierung den Menschen klarzumachen, wieso das Risiko auch Leib und Leben von Menschen gefährdet, ja, dann haben wir schon viel geschafft, weil dann haben wir nicht nur einen Konsens zwischen verschiedenen Sektoren, sondern haben wir schon einen Konsens zwischen all den Menschen, die es bedienen und die sich dann neue Dinge ausdenken. Aber ich glaube, das Thema, das wir zurzeit haben, was uns auch Schwierigkeiten macht, ist natürlich, dass das Tempo so wahnsinnig zugenommen hat, der Neuentwicklung. Ne? Also guck dir allein die Entwicklung des Silicon Valleys an. Guck dir die Entwicklung von Google an. Guck dir die Entwicklung von Meta an und von dem, was Meta heute tut im Vergleich zu dem, was Facebook ursprünglich gemacht hat. Und dort hinterherzukommen und zu sagen, wir versuchen nicht immer nur Altfälle aufzuarbeiten und zu sagen, mach das bitte nie wieder, sondern eine Kultur zu erstellen, die da sagt, ist das eigentlich koscher, ja? Ist das eigentlich in Ordnung, was hier passiert? So, ja. Das ist der eigentliche Gewinn der nachhaltigen Digitalisierung. Ne? Also dann heißt es, dass auch Digitalisierung als solche schon ihren Platz in der Gesellschaft hat. Ja, also ich weiß halt, dass es bestimmte Landtage gibt, die meinen, Digitalisierung heißt, ich erstelle ein PDF und bin total der Digital Top-Held und so, ja. Also darüber reden sind wir gerade. Sind Sie im Vergleich zu denen, die irgendwie der Meinung sind, dass Faxgeräte sie auf der Höhe eines Faxgeräts sind, ne? Ja, sind die okay. Das ja, aber das ist nicht ja. Der Maßstab. Ja, genau, aber das ist halt, ich will halt damit sagen, es gibt halt super große Unterschiede in den Wahrnehmungen, was Digitalisierung ist, worin die Chancen liegen. Also vor ein paar Jahren habe ich noch da gesessen in so Interviews und habe den Leuten gesagt, ja, die Digitalisierung kommt, ja, stellt euch darauf ein, liebe Unternehmen, ne? Oder so, ach, auch Websites sind keine vorübergehender Trend, sondern Websites wird es weiterhin geben, ja, so. Also digitalisiert euch, denkt halt auch ein bisschen digitaler und so. Und das ist halt jetzt passiert, also ich glaube, niemand denkt, dass das Internet eine zeitweilige, so eine vorübergehende Erscheinung ist. Und ich meine, das Internet will ich jetzt nicht synonym mit Digitalisierung verwenden, aber ihr wisst, was ich meine, ja. Aber jetzt muss halt der nächste Reifeschritt kommen. Und der nächste Reifeschritt heißt, es gelingt uns, damit umzugehen. Ja. Ja? Wir haben jetzt die Dampfmaschinen, die laufen, aber jetzt müssen wir sie sicher machen. Ja, nee, so nicht. Dann hast du ja nicht Security by Design, bitte. Jetzt machen wir eine neue Entwicklung. Secure by Design und die führen wir ein und dann werden wir ganz schnell die Dampfmaschinen los, bitte. Die alten Gammligen, die kaputt sind. In der Digitalisierung. Also sowas wie das Winfried, ne? Windows Friedhofsverwaltung vor 30 Jahren, alte Software, die noch in vielen Kommunen eingesetzt wird, auf Windows 98 Basis oder so, halt gruselig, ne? Ah, gibt's noch mehr. Ist aber immer noch Stand der Dinge bei ganz vielen Kommunen. Genau. Ja, es ist Fachverfahren, Winfried. Ja. Einfach gruselig. Das ist nicht nachhaltig. Das ist auch nicht digital. Ich habe hier noch einen Punkt stehen, wo ich mich nicht mehr dran erinnere, was der bedeutet. Cobra Story. Ja. Ich wusste, dass du das sagst. Und ich wusste auch, dass du das jetzt sagst. Die willst ja, du erzählen. Also, ich erzähle die. Genau. Also hier geht's halt darum. Also die gibt's im Freakonomics Podcast beispielsweise. Kriegt man auch auf Wikipedia gelesen, wer sich dann sozusagen dafür interessiert. Das ist auch gar nicht so kompliziert. Also die Cobra Story ist halt eine Frage nach pervertierter Incentivierung, also einer Incentivierung, die ihr Ziel nicht nur verfehlt, sondern das Gegenteil bewirkt. Ja, und die kommt daher, als die britischen Besatzer Indiens festgestellt haben, dass sie sich ganz wahnsinnig vor den Kobras dort geekelt haben und gesagt haben, die Kobras, die würden wir da gerne abschaffen, haben die eine Incentivierung eingesetzt, nämlich zu sagen, wir setzen ein Kopfgeld auf jede Kobra aus. Und jeder Bauer, der irgendwie uns eine tote Kobra bringt, also eine Kobra tötet und uns dann halt eben den Kopf bringt oder so, der bekommt Geld. Da haben die Bauern in Indien sehr, sehr schnell festgestellt, dass damit sehr, sehr gut Geld zu verdienen ist und die haben angefangen, Kobras zu züchten, um sie dann zu töten und dann das Kopfgeld für die zu bekommen und haben damit einen guten Reibach gemacht. Aber als die britischen Besatzer das dann festgestellt haben, dass diese Idee missbraucht worden ist, haben sie dann direkt gesagt, das stellen wir direkt wieder ein, denn das ist natürlich überhaupt nicht im Sinne des Erfinders gewesen. Und dann haben die Bauern sich halt eben gedacht, ja okay, gut, was sollen wir uns noch Kobras unterhalten, wenn wir dafür kein Geld bekommen, und haben ihre ganzen Kobra-Bestände freigelassen, sodass es seither deutlich, deutlich, deutlich mehr Kobras gibt als vorher. Und das ist halt genau der gegenteilige Effekt dessen, was eigentlich beabsichtigt war. Und das ist tatsächlich eine Story, die wir sehr gerne erzählen in der AGND, weil die Frage ist halt eben, wie incentivieren wir Nachhaltigkeit? Ja, und das ist halt eben genau die Frage, die du versucht hast, Thorsten, aus uns rauszukitzeln die ganze Zeit. Nämlich zu sagen, was können wir machen? Helfen Checklisten? Hilft ein TÜV? Hilft ein Siegel? Hilft eine Kontrollinstanz? Und hilft ein Gesetz oder so, ja? Natürlich müssen Gesetze her und sie müssen vor allen Dingen eingehalten werden. Wenn wir da schon wären heute, dann wären wir ja schon deutlich glücklicher, der Hase und ich. Da sind wir noch lange nicht. Also es reicht nicht, dass es irgendwie findige Politiker gab, die Gesetze erlassen haben, sondern wir erleben heute stark, dass Gesetze schlicht und ergreifend nicht durchgesetzt werden. Und das führt zu irrsinniger Frustration und zu auch demokratiegefährdender Politikverdrossenheit, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Jetzt sind wir, wenn wir dann aber noch sagen, die nächste Forderung ist halt, nachhaltiger zu denken, damit es gelingt, unsere nächsten Generationen, also auch schon diese hier, um es ganz ehrlich zu sagen, aber auch nachfolgende Generationen, zu schützen vor dem, was wir heute so verzapfen, dann habe ich halt eben die ganze Zeit gesagt, es ist so unglaublich schwierig, das eben über Regularienhaftung, Gesetze und so weiter zu machen. Das kann nur ein Teil der Lösung sein. Der andere Teil der Lösung und wahrscheinlich der etwas kompliziertere ist, darüber so viel zu reden, dass es ein allgemeines Bewusstsein darüber gibt, das möglicherweise auch einen Effekt hat auf Konsumverhalten, auf Nutzungsverhalten und. Also wir sehen schon auch erste Effekte, dass immer wieder über Privatheit gesprochen wird, dass über Datenschutz gesprochen wird und so, weil es schon auch Geschäfte gibt, die ein Geschäftsmodell darin begründen oder zumindest ein Alleinstellungsmerkmal am Markt darin begründen, dass sie sich ausrechnen, dass zukünftige Generationen ein deutlich höheres eine deutlich höhere Sensibilisierung für Privatsphäre entwickeln werden, als wir heute haben. Und die dann diese Marktlücke schon nutzen für sich. Da wollen wir hin. Das ist ein guter Effekt, den wir mit der AGND auch begrüßen und vorantreiben wollen. Ne, dass wenn wir merken, dass große Effekte erzeugt werden, dadurch, dass eine öffentliche Debatte entsteht, dass wir uns auch als zivilgesellschaftliche Organisation dafür einsetzen, dass dieses Thema immer wieder als Schablone vor alle Fragestellungen der Digitalisierung draufgehalten werden wird. Und dann werden, ganz kurzer Nachtrag, dann werden nämlich nicht nur Gesetze eingehalten, dann werden vielleicht sogar gute Gesetze geschrieben und entwickelt. Genau. So. Und eingefordert. Und ja, eingefordert. Das ist halt das Nächste, ja, von das Wählerinnen und Wählern. Genau. Es gibt auch im Bundestag so eine Arbeitsgruppe, das ist, glaube ich, für Technikfolgenabschätzung. Beschäftigen Sie sich auch damit oder nur mit, was der neue Impfstoff alles so kann und was das für uns bedeutet? Es gibt auch das Büro für Technikfolgenabschätzung, TH Bundestag, ne? Ja, genau, das meine ich ja. Ja. Ach so. Also tatsächlich hatte ich mit denen mal aus anderen Aspekten Kontakt. Die gehen auch mit solchen Themen um. Die standen, glaube ich, mal geistig auf meiner Agenda. Mit denen müssen wir auch noch reden. Aber wir haben inzwischen, wir haben halt wirklich mit nur einem kleinen Teil Leuten geredet und die haben uns alle, ne, die Tür aufgemacht und gesagt, kommt rein, ihr geht hier gar nicht mehr weg. Die stehen noch auf der Agenda. Die werden jetzt, also, guck mal, dieser Podcast bringt uns hier nochmal neue Aufgaben in unsere Arbeit. Aber also was es zum Beispiel auch gibt im Bundestag und in der Bundesregierung, ist ein Büro, das sich damit befasst, dass neue Gesetzesentwürfe vor so ein Nachhaltigkeits-Clearing, glaube ich, gestellt werden. Ne? Und Nachhaltigkeit in dem Sinne, also Ökologie und Klimaschutz, ne, solche Dinge. Ich glaube, auch soziale Aspekte sind da wichtig. Und da geht es halt darum, dass, wenn man sich ein Gesetz anguckt, dass man sich da halt eben die ökologische Bilanz anschaut, dieses Gesetzes, und dann halt eben daraufhin prüft, mit der Schablone wiederum, dass wir mit einem Gesetz keinen weiteren klimapolitischen Schaden anrichten. Und ich glaube, das zum Beispiel wäre so eine Sache, die ich sehr gelungen fände, wenn es uns irgendwie gelänge, unsere Idee so weit zu entwickeln, dass wir halt auch eine Art Clearingstelle sein könnten oder anregen könnten jedenfalls. Weil ich glaube, wir können uns wirklich für das Thema Nachhaltigkeit, also wir distanzieren uns ja so ein bisschen von dem Ökologiebegriff, wie gesagt, nicht weil er schlecht ist, sondern weil der schon stark im öffentlichen Bewusstsein ist. Aber wir dürfen uns ja auch nicht, also wir müssen uns vor Augen halten, dass auch der Klimaschutz und der Umweltschutz aus einer Zeit entstehen, wo die Leute das auch belächelt haben. Ja, genau wie man heute immer noch IT-Security belächelt. Ja, und deswegen ist es halt, wir erleben, dass die Grünen beispielsweise über 40 Jahre gebraucht haben, bis das Thema im Mainstream angekommen ist. Ja, ich meine, hätten wir vor 40 Jahren gehandelt, hätten wir deutlich, deutlich leichter verdaubare Change-Prozesse gehabt, als wir sie heute haben. Ja, und die Change-Prozesse wären niedriger gewesen als 10 Jahre später. Also hätten wir vor 30 Jahren angefangen zu agieren, dann wäre es immer noch leichter gewesen, aber nicht ganz so leicht wie vor 40 Jahren. Und ne, so können wir es halt fortführen und sagen, vor 20 Jahren wäre es auch noch leichter als heute, aber immer noch ein bisschen schwerer als vor 30 Jahren. Und dasselbe Thema haben wir jetzt eben mit der Sicherheit auch. Wir haben das zwar auch mit Gesundheitspolitik, wir haben das mit Pandemien und mit Zoonosen und so weiter, aber wir haben das auch mit der Digitalisierung. Und da haben wir noch einen wirklich steinigen Weg vor uns, das öffentliche Bewusstsein dafür zu prägen, dass wir sagen, ne, alles, was wir machen heute, was irgendwie digital ist, zahlt darauf ein, wie unsere Welt morgen aussehen wird. Und vielleicht geht es nicht um unsere Lebensgrundlagen wie unseren Planeten, aber worum es geht, ist die Frage, wie wir als in der Zukunft zusammenleben wollen und mit wie viel Freiheit wir gerne in unsere Gesellschaft einwirken wollen und wie viel Teilhabe und dergleichen. Und das ist halt der Grund, warum wir uns heute eigentlich möglichst bald durchsetzen müssten, dass viele, viele, viele Initiativen entstehen, die dasselbe wollen wie wir. Ja, so. Und wir müssen nicht 40 Jahre dasselbe machen, ne? So mit Rollator noch erzählt, ey, Mama, Sicherheit. Eigentlich war das gerade eine super Zusammenfassung. Ja, ja, war es auch. Hervorragend. Die müssen wir rausschneiden und auf die Webseite schreiben. So. Ihr könnt, es ist Creative Commons, ihr könnt sogar die Audiospur verwenden. Alles klar. Aber jetzt haben wir es so schön zusammengefasst. Haben wir noch was vergessen? Ja gut, also wir haben das impliziert, nachhaltiger Einkauf und so weiter, aber wir reden ja auch schon seit 2 Stunden, ne? So. Nee, Stunde. Also on record noch nicht, noch keine 2 Stunden. Ja. Honkas hat noch nichts angezündet heute. Nee, doch, also ich stelle gerade, ja vorher, meine ganze IT, weil das mit dem Ton und dem Bild und alles nicht mehr funktioniert hat und andauernd kaputt war, aber ich stelle ja fest, dass ich eigentlich, ich sage ja immer, ich werde Kokosnusspflücker, weil ich die Schnauze voll von IT habe. Und genau das war ja vorhin der Fall, bevor dieser Podcast anfing. Aber wenn wir diese nachhaltige Digitalisierung hinbekommen, und diese Hoffnung ist ja berechtigt da, weil immer, wie gesagt, alle, mit denen wir reden, hören wirklich zu. Es gibt nur wirklich ganz selten die Fälle, die sagen so, hey, weil die Nachhaltigkeit reframen oder sowas. Ganz, ganz viele öffnen die Tür und sagen, boah, krass, erzähl mehr und mach doch, kann ich mitmachen, dies, das. Und das gibt mir tatsächlich die Hoffnung, dass ich nicht Kokosnussflicker werden muss und das mit der IT doch noch eine Zukunft hat, weil wir es nachhaltig hinbekommen. Das wäre wirklich schön, das würde mich freuen. So. Dann kann ich auch meine ganzen Flammenwerfer wieder einpacken und muss gar nicht schon überlegen, wie ich einen Flammenwerfer auf den Rollator packe und immer noch erzähle, macht sicher, weil wir kommen dahin, dass das tatsächlich sicher wird. So. Das ist unser Anspruch, ne, Karos und meiner. Aber ich glaube, diesen Anspruch versteht jeder sofort. Du ja auch, Thorsten. Du hast ja auch direkt gesagt, oh geil, ja. Lass mal Podcast selbst dazu machen. Selbst du, Thorsten. Ja, selbst du, genau. Selbst du. Sogar ich, der Hase, hatte Bock da drauf. Also sonst doch nicht. Aber also es spricht für sich. Das Thema spricht für sich und es macht einfach nur Sinn. Und deswegen ist es schon sehr schön. Doch. Ja, danke für diese hervorragenden Abschlussworte. Schön, dass ihr bei mir wart. Wir hatten wahnsinnig viel Spaß, auch schon off the record und auch schon beim Vorgespräch. Ich hoffe, dass alle Hörerinnen und Hörer mindestens genauso viel Spaß hatten wie wir. Caro, Manuel, vielen, vielen Dank und euch, liebe Danke, Hörerinnen und Hörern, einen schönen Abend, schönen Tag noch, je nachdem, wann ihr uns hört. Bis dann. Ciao. Tschüss. Zuhören. Informationen zu den weiteren Sendungen, die Shownotes und Kommentare findet ihr unter egovernment-podcast.com. Wenn ihr uns und unsere Arbeit unterstützen möchtet, dann bewertet den eGovernment-Podcast doch auf der Plattform, auf der ihr ihn gefunden habt oder anhört. Weitere Unterstützungsmöglichkeiten findet ihr auch auf unserer Webseite egovernment-podcast.com.